Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Baum und Kleiner Cast. Wir hatten ja eine kleine Pause, die unter anderem was damit zu tun hatte, dass es draußen sehr, sehr sommerlich war. Aber jetzt sind wir wieder da und freuen uns auf neue, gute Gespräche, die hoffentlich auch für euch interessant sind. Mit dabei sind heute Anne. Anne. Hallo. Doppelt hält besser. Und Lucy. Jetzt halte ich die Kappe. Nur, also wirklich, einmal mit Profis, ne? Es ist echt perfekt, wie ich das mache. Also es ist, ich finde, wirklich. Ich finde, das merkt, das ist sehr authentisch und merkt, dass wir das alles spontan. Anyway, hallo. Hallo, wie schön, dass wir uns wiederhören. Hashtag Authentic Podcasting. Genau, Hashtag Dazed and Confused and Hungover from the Weekend. Ich habe die Ehre, auch zu sagen, worüber wir heute miteinander sprechen wollen, obwohl das natürlich auch einfach nur, es wäre so verpeilt, aneinander vorbei weiterzureden wie bisher gerade. sorry, ich meine vor allem mich selbst, nicht euch. genau, wir wollten heute sprechen über, ja, die Bundestagswahl im weitesten Sinne, die uns immer noch beschäftigt. Wir haben ihr schon zwei wunderbare, wie ich finde, Artikel gewidmet. Einer ist von mir, ist ein bisschen Eigenlob, schadet ja nie. Einer von Amina und es geht um ja da das Ergebnis dieser Wahl für die Alternative für Deutschland, die sogenannte Alternative für Deutschland, muss man ja sagen, die AfD, die das zweistellig geworden ist. Das war erwartbar und es ist trotzdem schlimm. Wir haben uns aber überlegt, wir wollen eigentlich nicht nur über dieses Ergebnis sprechen oder nicht es isoliert betrachten, sondern über die Nachbereitung dieses Ergebnisses sprechen im Lichte des Themas der Osten als Sündenbock eigentlich, also der Osten als als sozusagen Analysegegenstand dieser Wahl. Wobei wir gleich am Anfang natürlich feststellen müssen, dass ja der Osten hatte eine spezielle Rolle in dieser Wahl, denn es gibt tatsächlich Zahlen, die zeigen, dass das Ergebnis für die AfD einfach gelinde gesagt viel, viel besser war im Osten Deutschlands als im Westen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich schon, woran liegt das eigentlich? Ticken Ossis anders als Wessis? Sind die autoritärer drauf? Sind die, ja, irgendwie rechtsextremer als Wessis? Darüber wollen wir heute reden. Wir nennen das Ganze Ossi-Casts. Wir gucken, wie das ist jetzt mal so der Arbeitstitel gewesen, ja. Das war der Arbeitstitel, aber ich finde das eigentlich einen schönen Begriff. Ja. Und genau, anders des Ganzen war eigentlich auch, Anne, dass du und ich gesagt haben, wir fühlen uns eigentlich so ja nicht getroffen mit diesen Analysen, die da gerade stattfinden, und auch nicht eigentlich unser Umfeld so gut getroffen. Also ja, genau, also vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen: Ich bin Ossi, Jule ist Ossi und Lucy ist heute sozusagen unser Quoten-Wessi. Jawohl. Ja, ich wollte noch ein paar Ossi-Wiste vorher raussuchen, aber habe das zeitlich leider nicht mehr geschafft. Also werde ich einfach mich damit begnügen, sehr blasiert zu sein. Sehr gut. Ja, aber genau, das war so der Anlass, einfach da nochmal genauer hinzugucken. Wobei, ja, ich glaube, was man jetzt schon mal sagen kann als Spoiler Alert, das ist jetzt wirklich nur eine Annäherung, und zu gucken, wie setzen wir uns persönlich damit auseinander, was wünschen wir uns für die Debatte. Und das wird jetzt hier keine absoluten Lösungen geben, aber ich glaube, es ist generell einfach immer noch sehr, sehr wichtig, über all das zu sprechen und da auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, in diesem Sinne. Am besten springen wir gleich rein. Also wie geht es dir, Anne, mit dieser Analyse nach der Wahl, auch mit den Zahlen, auch mit den nackten Zahlen, die sagen, okay, ja, es gibt einfach viel mehr AfD-Wählerinnen und Wähler im Osten, und speziell ostdeutsche Männer haben ja die AfD sehr stark gewählt. Wir können in den Shownotes dazu verlinken zu den entsprechenden Statistiken. In manchen Bundesländern, glaube ich, fast 50%, wenn ich es richtig mehr in Erinnerung habe, der wahlberechtigten Männer in Ostdeutschland Wie ging es dir, als du das gehört hast? Also, was war so deine erste Reaktion darauf? Ja, also ich bin überrascht. Nee, leider nicht. Und letztendlich, wenn ich mir so die Zahlen in meiner eigenen Heimat angucke, ja, da hat man natürlich erstmal so ein ganz ekelhaftes Gefühl in der Magengrube. Insofern überrascht hat mich das nicht. Ich bin ja da tatsächlich so zwiegespalten, was das angeht. Ne? Also, dass ich einerseits so denke, ich habe keinen Bock darauf, dass da jetzt so eine Sache draus gemacht wird, die Ossis hier immer wieder, und es sind jetzt die Einzigen. Also, und die sind ja alle Nazis. Aber gleichzeitig, also ich habe ja auf Twitter auch ein bisschen gerantet, muss ich halt schon auch sagen, so it's personal, wenn so ein Ergebnis zustande kommt. Also weil ich auch gerade so denke, dass gerade diejenigen, die irgendwie noch die Erinnerung an das DDR-Regime haben, dann trotzdem eine Partei wie die AfD unterstützen können, ich das einfach krass beschissen finde, um es mal ganz auf Deutsch zu sagen. Und ja, ich ja natürlich auch keine Lust habe, dass es jetzt sowas wird wie einerseits eben dieses Sündenbock-Ding und andererseits eben aber auch zu gucken, was sind die strukturellen Bedingungen, die dazu geführt haben, ohne aber auch zum Beispiel jetzt Leute aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Ne? Ja, das ist auch so ein bisschen das, was mir da immer schwerfällt, dass ich denke, gerade wenn es um den Osten geht, wo ich so sage, Entschuldigung, ich so sage ja, ich als Wessi und die sich wie wahrscheinlich auch die meisten auch gar nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt hat, wie das denn alles nun gelaufen ist nach der Wende. Ich meine, gut, da war ich jetzt auch noch nicht so alt, aber kann ich mir irgendwie nicht so ein Urteil erlauben, wie das sein muss oder wie das gewesen sein muss. Und kann sein, dass die Leute irgendwie, ja, durch Arbeitslosigkeit und so weiter, dann fühlen sie sich abgehängt und sind unzufrieden und da haben auch irgendwie Existenzängste oder auch einfach so ein fehlender Sinn irgendwie oder das Gefühl, niemand braucht einen und so. Und dann denke ich mir halt schon, dass ich mir daraus irgendwie Unzufriedenheiten und Ängste erklären kann. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich sage, ja, aber das ist trotzdem immer noch eine Nazi-Partei und es ist klar, wofür die steht. Und dann kann ich das auch nicht so einfach entschuldigen. Also logischerweise. Ja. Und es ist zumal die AfD ja auch einfach Dinge vertritt, die diesem Ostalgieanspruch ja komplett entgegentreten. Wenn wir über das Thema zum Beispiel reproduktive Rechte reden oder über ja Familiengleichstellung von Alleinerziehenden und so weiter und so fort, da war die DDR, wenn man sie denn verklären möchte, das muss man an der Stelle gar nicht, durchaus weiter, als es sowohl die Bundesrepublik jetzt schon ist, aber sozusagen nochmal 3000 Kilometer weiter, als es die AfD zurückdrehen will. Und das sind so die Punkte, die mich extrem irritieren, dass ich denke, das Narrativ dieser Ostalgie ergibt gar keinen Sinn. Mhm. Also es ergibt schon Sinn in diesem Thema der autoritären Führungsstruktur und wir brauchen einfach mal jemanden, der stark durchgreift und wir sind jetzt mal dran, in Anführungszeichen, ne? Also wir sind jetzt irgendwie ja endlich quasi Teil eines Staats, was wir immer sein wollten. Wir haben jetzt schön die Westmark und die Westautos und das wollen wir jetzt auch bitte nicht wieder hergeben. Aber es ergibt in viele andere Richtungen überhaupt keinen Sinn und das macht mich fertig, dass diese Diskontinuität nicht gesehen wird, die es da gibt. Und ja, also was natürlich auch eine Rolle spielt, das haben wir auch im Vorfeld des Casts mal kurz besprochen ist, wo dieses Thema der strukturellen Gründe, die gibt es. Also ich komme aus einer Gegend, die lange Zeit sehr, sehr viele Arbeitslose hatte und eine hohe Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, das macht was mit Menschen, wenn sie sich nicht mehr gebraucht fühlen und nicht mehr relevant fühlen. Ja, vor allem so, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, ne? Also, wo du darüber definiert bist, dein menschlicher Wert daran geknüpft bist, ist, ob du jetzt arbeitest oder nicht, ob du ein produktiver Mensch bist oder nicht. Ja, aber gleichzeitig war das natürlich auch das Gesellschaftssystem, das viele bewusst oder unbewusst eben gewählt haben, 89, als sie, also, ja, sich dafür entschieden haben oder als sie auf die Straße gegangen sind oder als sie nicht dagegen gesprochen haben, zu Recht natürlich nicht dagegen gesprochen haben, dass es zu dieser friedlichen Revolution kam. Das war ja wunderbar, aber es ist natürlich, man kann nicht sagen, ich wünsche mir irgendwie die Westmark, ich möchte den Kapitalismus nicht, der dran hängt. Mhm. Ich sage das jetzt nicht aus einer Verbitterung heraus, also ich bin sehr, sehr froh, dass die Mauer gefallen ist und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich nicht in der DDR lebe und ich glaube, das war auch für alle sehr, sehr gut, diese Entwicklung. Bloß ich denke, es spielt eine große Naivität oder auch ein so ein Vertrauen eine Rolle, dass alles irgendwie schon gut wird und dass sich diese gesellschaftlichen eben Wertschätzungsthemen nicht ändern und das hat sich eben nicht bewahrheitet für ganz viele. Ja, und das dafür kann aber, und das ist für mich auch nochmal der wichtige Aspekt, dafür können halt andere gesellschaftliche Gruppen nichts, also die noch mehr marginalisiert sind. Das ist halt mein Problem, ne? Also wenn du dann in dem Moment halt noch weiter nach unten trittst, also sprich Geflüchtete, die so wirklich wortwörtlich nichts haben, außer ihr Leben man gerade noch übers Meer retten konnten, das ist einfach. Ja, aber die haben ja halt ein Smartphone und so. Es ist halt so absurd. In dem Moment, habe ich ja versucht in dem Artikel zu beschreiben, diese Hürden, über die Menschen springen müssen, damit sie Mensch genug sind, um Achtung zu bekommen oder Respekt zu bekommen. Jemandem, der rassistisch eingestellt ist, dem können diese Hürden halt niemals genug sein. Der wird immer neue Hürden finden. Oder andersrum wird er immer sagen, jedes bisschen, was du besitzt, ist zu viel. Es geht dir besser, als es dir gehen sollte. Und das wird nicht erkannt als solches. Und ich glaube, was dabei auch eine große Rolle spielt, ist eben diese fehlende Erfahrung aus der Isolation auch über Jahrzehnte hinweg von Menschen, die eben nicht aussahen wie Menschen, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin. Also es gab Gastarbeiter auch in der DDR, es gab große Gruppe aus Vietnam, aber die lebten noch weniger integriert sozusagen in den Städten oder in Siedlungen mit den DDR-Menschen als es in Westdeutschland der Fall war. Und das spielte eine große Rolle. Also es gab einfach keine Berührungspunkte über Jahrzehnte hinweg mit Menschen, die nicht in Anführungszeichen deutsch aussahen. Ne? Und das hat dann nach der Wende diese totale, dieses Pulverfass befeuert oder überhaupt erstmal zu einem Start gebracht, wo eine Flüchtlingspolitik gemacht wurde und in Bonn, die gesagt hat, naja, wir machen jetzt mal irgendwie einen Lichtenhagen und ein Heim auf und gucken einfach mal, was passiert. Aber die Frage einfach, was habt ihr denn erwartet, was passieren würde? Und das ist ja nie aufgearbeitet worden. Also das ist Rostock Lichtenhagen, man ja sagen kann, da wurde auch bewusst die Situation eskaliert, ne? Also das kommt ja noch obendrein, ja. Nee, und das ist nicht aufgearbeitet worden. Das ist nicht aufgearbeitet worden, was es auch für ein behördliches Versagen gab, für ein strukturelles Versagen gab, dass die Polizei daneben stand, nicht reingegangen ist. Dass all diese Dinge wurden nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, das ist was ist denn die Erwartung nach 25 Jahren, dass sich das dann verflüchtigt, dass sich hochgradig ausländerfeindliche Grundeinstellungen einfach in Luft auflösen, dass es reicht, dass Leute irgendwie Kinder kriegen oder wegziehen? Nee, das ist halt nicht, hat sich nichts geändert. Und das ist die Ursache des Problems. Und ein anderes Thema ist auch das Thema der eben des Anführungszeichen Abgehängtseins. Also darüber haben wir auch ein bisschen vorher gesprochen. Es ist ja schon so, dass die Männer eben eher zurückgeblieben sind im Osten und nicht den Weg so rausgemacht haben. Wenn ich mir so vor Augen führe, in meinem Abi-Jahrgang wäre unser Bundesland sozusagen verlassen hat, um zum Studieren wegzugehen, zum Arbeiten wegzugehen, dann waren das in erster Linie Frauen. Nur Frauen, weil die Chancen nutzen wollten, weil sie gesagt haben, ich habe keinen Bock auf die Lohnungleichheit. Also wenn du weißt, du verdienst ohnehin schon im Verschnitt 20% weniger als Männer, egal wo du arbeitest in Deutschland, dann wirst du nicht noch sozusagen die strukturelle andere Benachteiligung in Kauf nehmen und. Und das hat natürlich dazu geführt, dass am Ende irgendwie halt die Jungs auf dem Dorf im schlimmsten Fall zurückbleiben, niemand zum Rumhängen finden und gefrustet sind und ich will nicht sagen AfD wählen, aber das ist, ja, es ist eben dieses Gefühl des Abgehängtseins wird dann natürlich verstärkt, aber das ist halt was, was niemand ihnen abnehmen kann. Also mich nervt so dieses Narrativ, dass man jetzt ganz, ganz viel Liebe über diese Menschen ausschütten muss und dann wird das alles anders und wir müssen jetzt alle irgendwie zurückgehen und ihnen sagen, dass sie wertvoll sind und dann wird alles toll. Aber das verkennt ja die Situation. Also die, ja, die sind, glaube ich, sehr, sehr schwierig zurückzuholen in einen demokratischen Diskurs oder in so einen auch einen Diskurs der Eigenverantwortung, wo man sagt, okay, wir können jetzt auch nichts dafür, dass manche andere Chancen hatten als ihr oder die dann vielleicht auch ergriffen hatten, wenn sie sich ihnen geboten haben. Naja, das ist das, was ich meine mit diesem Zwiespalt, ne? So, wo ich so denke, ja, natürlich, lasst uns unbedingt darüber reden, sowieso als jemand, die sich eh für soziale Gerechtigkeit einsetzt, was das aber eben in bestimmten Regionen, und da ist der Osten nun meine davon, was das nochmal besonders da bedeutet, was da einfach notwendig ist, um eine sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen, aber gleichzeitig will ich halt nicht so tun wie, ja, nee, verstehe ich schon das mit dem Rassismus, wenn das dir so geht, ne? Also ich glaube, das ist einfach auch eine zu banale Erklärung für das, was da passiert ist, weil das ist ja der andere Punkt und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, Juliane, wir selber kennen ja in unserem eigenen Umfeld alleine schon genug Leute, die es auch bisweilen richtig schwer haben, sich richtig durchbeißen mussten und da immer noch müssen und die trotzdem nicht in eine rassistische Argumentation abdriften, was da so geht, ne? Verrückt. Man kennt so abgehängte Menschen, die einfach keine Nazis sind. Ja, also das ist das Ding. Ich glaube, da kommt halt dieser Klassismus-Aspekt noch, natürlich noch mit rein, ne? Sich das immer leicht zu machen, indem man sagt so, ah ja, die in der unteren Gesellschaftsschicht, die sind natürlich dann eh schuld an allem, ne? Also es ist wie immer so oft viel komplexer, als das auf eine bestimmte Gruppe festnageln zu können. Zumal ja mitnichten nur irgendwie Leute, die vielleicht arbeitslos sind oder wenig Geld haben, AfD gewählt haben. Und ja, wie wir wissen, auch nicht nur im Osten, aber da eben überproportional viel. Und ich habe aber das Gefühl, dass diese Haltung, die da teilweise so drin steckt, dass sie teilweise halt schon auch, und das ist ja so ein bisschen das Perfide daran, halt so ein bisschen auch aus dem Westen importiert ist. Also das im Sinne von, ich habe Angst, dass mir jemand was wegnimmt und ich habe das Gefühl, dass mir was zusteht, das ich nicht habe. Also dieses, dass mir was zusteht, da haben wir natürlich auch gleich so ein bisschen schön Patriarchat mit drin. Interessant, die Männer sind nicht weggezogen, vielleicht weil sie dachten, es fällt ihnen sowieso zu oder so. Ich weiß nicht, also das ist halt, sind tendenziell so Mechanismen, die man da ja schon manchmal so sieht. Und gleichzeitig dann aus dem Westen schön dieses Gefühl von Dinge, die einem zustehen und dass man Angst hat, dass einem irgendwas weggenommen wird, was so ein diffuses Ding ist. Und das kenne ich halt aus dem Westen sehr, sehr stark. Ja, dieses Leistungsthema. Also ich habe eine gute Freundin, die Lehrerin ist, für die Sekundarschule 2, glaube ich, im Gymnasium. Und sie ist kurioserweise an der Schule Lehrerin, wo sie selbst Abitur gemacht hat vor ein paar Jahren. Und sie sagt, dass es erschreckend ist an dieser Schule, also ich muss dazu sagen, im Osten, ne, Ostdeutschland, wie die Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen, aber auch wie die Eltern miteinander umgehen, wenn es ums Thema Leistungsgerechtigkeit geht. Also da gibt es Situationen, dass Schülerinnen und Schüler nach Klausuren oder nach irgendwelchen Arbeiten zu ihr kommen und ihre Mitschülerinnen anschwärzen und ihre Mitschüler anschwärzen und sagen so, der hat jetzt aber irgendwie das nicht so gut gemacht wie ich oder der hat abgeschrieben oder der hat dies gemacht und dann, dass es auch Eltern gibt, die massiven Druck ausüben, dass immer wieder diskutiert wird über Noten und dass bei allem dieser Gespräche mitschwingt, ich bin das Allerwichtigste. Meine Leistung ist das Allerwichtigste, von nichts kommt nichts. Ich muss gucken, wo ich bleibe und ich verhalte mich nicht mehr sozial, weil wir leben in einer Ellenbogengesellschaft. Ja, also dieses, das wird dann gerne so vorgeschoben, ja, das ist ja jetzt so, ne? Der Westen hat das so importiert und ja, so. Das mag auch so sein, bloß man muss es ja nicht machen. Also es ist ja irgendwie, es geht ja in zwei, man hat ja eine Wahl, ob man sich so verhalten möchte oder nicht. Und der Witz an einer Arschlochgesellschaft ist, dass sie nur deswegen funktioniert, weil alle irgendwie mitmachen. Mhm. Und wenn die eine Person nicht mitmacht, dann kommt sie unter die Rede. Aber wenn ganz viele nicht mitmachen, dann existiert die halt einfach nicht. Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht Bullabü, aber so ist es ja. Und mich hat das extrem schockiert, was sie berichtet hat, weil es sie auch betrübt. Sie sagt, das sind zum Teil ganz, ganz junge Menschen, die mit einem ganz fürchterlichen Gesellschaftsbild ins Leben starten. Und die werden das ja nicht ablegen. Also die werden ja nicht sozialer mit 20 dann. Das finde ich sehr, sehr krass. Und sie erlebt das als eine große Veränderung gegenüber ihrer eigenen Schulzeit. Und sie ist schon nach der Wende zur Schule gegangen. Und sie sagt, das hat sich komplett gedreht. Auch wie Lehrer miteinander umgehen, Lehrerinnen miteinander umgehen. Das gibt keine Solidarität mehr miteinander. Man übernimmt nicht die Stunden vom anderen. Das ist, jeder guckt danach, dass es ihm gut geht und ihr gut geht und geht man abends nach Hause. Und ein anderer Aspekt ist auch stärker geworden. Den habe ich von meiner Mutter auch nochmal bestätigt bekommen am Wochenende. Ich bin eine große Familienfeier. Und sie sagte, es redet niemand mehr über Politik eigentlich in ihrem Freundeskreis. Also man redet einfach nicht mehr darüber, wo der andere, die andere politisch steht, was sie zu der und der Entscheidung denkt, Obergrenze zum Beispiel, geflüchtet oder nicht. Es spielt einfach überhaupt kein Thema mehr, aber weil die Angst so groß ist, Tabus zu brechen oder enttäuscht zu werden von der anderen Person. Und das hat sie, es erinnert sie sehr, sehr an Ostzeiten. Und meine Eltern waren, weiß Gott, das muss man jetzt dazu sagen, also die waren nicht Funktionäre oder so, die waren aber auch nicht Wolf Biermann, also das waren so, ich würde mal sagen, wie 90% der Ossis oder die Mehrheit der Ossis irgendwie in der Mitte. Ne? Also unzufrieden mit vielen Dingen, aber auch nicht so an der Grenze, dass sie gegangen wären. Und wenn die das sagt, das macht mir schon also Sorge. Das finde ich schlimm. Ja, das ist krass. Also das kann ich jetzt für meine Eltern nicht sagen, beziehungsweise ich glaube, die fangen halt sowieso immer selber an, über politische Sachen zu reden und geben dann da auch Paroli. Aber ja, also ich glaube, das, was du meinst mit diesem sich bewusst dann zurückhalten, wenn man keine Tabus brechen möchte, was ja im Grunde auch wieder nur dieses, man wird ja wohl noch sagen dürfen, in der Regel ist, ist natürlich auch dann eine bewusste Strategie. Aber muss man sich auch fragen, was macht das denn mit uns? Ne? Also wenn wir auch gerade, fand das in dem einen Artikel, den wir hatten zum Thema Wahl auch so schön auf den Punkt gebracht, gerade dieses Verständnis von, was Politik überhaupt ist, also so zu tun, als wäre Politik hier im Grunde nur, dass da was im Bundestag passiert ist, ne? Statt zu verstehen und auch, dass es darüber hinausgeht, über das Kreuzchen eben bei der Wahl. Anstatt zu verstehen, nein, ich bin selber ein politisches Subjekt, ich bin eingebunden in diese Systeme und diese Gesellschaft und kann eben an bestimmten Hebeln auch immer mitwirken. Und die sind mal institutionell und mal sind sie eher so auf der privaten Ebene. Aber alles an sich spielt ja eine Rolle. Also im Grunde wieder das Klassische, das Private ist politisch. Ne? Ja, wobei ich auch denke, wir müssen schon noch mal über das Thema und über das leidige Wort Identität sprechen, wenn wir über dieses Wahlergebnis oder über den Osten sprechen wollen. Und das geht auch mit dem zusammen, was du gesagt hast, Luzi, dieses sozusagen in Abgrenzung zum Westen sich sehen oder diese Rollen ausbalancieren, die man hat in der Abgrenzung zum anderen. Ich glaube, ein großer Teil des Problems, vor dem wir stehen, in dieser gerade Mittelgeneration von jetzt vielleicht 25-Jährigen, ist, dass die keine eigene Erinnerung mehr haben an den Osten als DDR. Ihre Identität aber sehr stark darum geprägt ist, weil viele Eltern, Großeltern das ja miterlebt haben und ihnen auch davon berichten und vielleicht auch auf eine Art, mit der sie vielleicht gar nichts anfangen können. Aber es wird so auch eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass das die Identifikationsgrundlage ist. Also so ist es zumindest auch in meiner Familie sicherlich gewesen. Ne, du bist aus dem Osten, wir sind anders als die im Westen. Also jetzt nicht auf eine blöde Art. Es geht um ganz simple Sachen. Es geht darum, dass man vielleicht, keine Ahnung, Nudossi lieber isst als Nutella oder weiß ich nicht. Ne? Also wirklich, ich rede jetzt nicht über schlimme Themen. So, aber es ist halt ein Identifikationsthema, ein Identitätsthema gewesen. wo auch eine Loyalität abgefragt wird von jungen Menschen gegenüber ihrer Vorgängergeneration. Und das bringt Leute eben auch in Konflikte ganz schnell, wenn sie diese Loyalität nämlich zum Beispiel nicht mehr aufbringen können, sei es, weil sie sich einfach dafür nicht mehr interessieren oder weil sie ganz andere Themen für sich entdecken, weil sie woanders hingehen wollen. Weil es vielleicht auch wirklich einfach zu fern ist, oder? Also, ich weiß nicht, ich meine, es ist halt auch so, das wurde ja alles relativ, ich meine, da gab es ja nun diese Ostalgiephase und wir Zonenkinder und ich weiß nicht, wo das ja nochmal versucht wurde, so ein bisschen aufzuarbeiten auf so eine auch etwas merkwürdige Weise vielleicht bisweilen, dass halt die DDR und alles damit in den 90er Jahren erstmal so, das kommt jetzt alles in den Giftschrank, alles weg. Mhm. Und jetzt ist jetzt hier BRD und dann ist halt auch, dann sind halt nur noch die Erzählungen von den Eltern da und den Großeltern und man fängt damit vielleicht auch nicht mehr so viel an. Ja, also ich glaube ja letztendlich, oder ich, was ich immer so habe, ist auch dieses, was mich so gestört hat, war auch so diese popkulturelle Darstellung mitunter. Also ich habe immer zeitlang das Gefühl gehabt, man ist so zwischen Sonnenallee oder das Leben der anderen, so, was da repräsentiert wurde. Und also ich zum Beispiel habe mich bei beiden wiedergefunden. Genau, also das waren dann immer so die Extreme und vor allem, gerade was so Sonnenallee angeht, war dann auch immer, also ne, für die, die es nicht kennen, die ich meine, die Filme, das werden wir dann auch nochmal in den Links verlinken. Ja, so, wo das dann auch alles noch so auf niedlich putzig irgendwie gemacht wird und so hü, die hatten ja geile Bananen. Also so Sachen, wo ich schon einfach auch denke, da muss doch noch mehr gehen. Also ohne eben zu verklären, aber auch mit darüber reden, wie war denn das jetzt eigentlich? Aber ja, da muss man halt auch zur Kenntnis nehmen, dass dieses Land namens Deutschland einfach auch noch nie gut darin war, solche Geschichten aufzuarbeiten. Oh ja. Oh ja. Ist ja leider auch nicht anders. Ich denke ja auch oft genug, dass, ich meine, da brauchen wir ja gar nicht weit zu gehen. Wir haben die schlimmen NSU-Morde und da wird überhaupt nichts aufgearbeitet und man, ja, was die Verquickung des Verfassungsschutzes angeht und man sich einfach überhaupt nicht mehr im Klaren sein kann, wo überall irgendwie Leute sitzen, die eigentlich super recht sind. Und da reden wir von Gesamtdeutschland. Und ich habe mich dann auch ehrlich gesagt gefragt, ist es vielleicht so, dass in Westdeutschland nur noch ein paar weniger Leute so unbekümmert sind, dass sie halt sagen, jetzt mache ich einfach mein Kreuz bei der AfD, weil das ist doch eigentlich, was ich wirklich denke. Und im Osten ist es halt mehr so, jetzt ist es uns auch schon alles egal. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Abgrenzungsthema im Osten. Also die Hemmschwelle ist sehr niedrig, sich vermeintlich abzugrenzen gegenüber den anderen, die man als schwach oder anders oder auch als Sieger empfindet auf eine perfide Art und Weise. Also es gab, glaube ich, einfach ein tiefes Gefühl der Kränkung bei vielen Ostdeutschen über sehr viele Jahre hinweg. Das Gefühl dieser Kränkung ist nicht geheilt worden oder nicht adressiert worden. Also und das führt dazu, dass es leichter fällt, ein ganzes System, Demokratie zum Beispiel, mit einem Kreuzchen abzuwählen, zu sagen, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf und ich benutze jetzt auch die Mittel der Demokratie, um sie mir abzuschaffen, weil ich setze jetzt ein Zeichen gegen diese Kränkungen, gegen diese Siegermächte, die mich gekränkt haben, als es von der anderen Seite aus ist. Und die größte Kränkung ist in der Tat aber, dass es halt total egal ist. Also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Luzi, aber ich glaube jetzt nicht, dass du dich so sehr für Ossis interessiert hast, wahrscheinlich, oder interessierst so im Alltag. Und das ist auch okay. Also, es ist jetzt kein Vorwurf, den ich formuliere, aber das Interesse der Ossis am besten war naturgemäß und ist in meiner Erfahrung naturgemäß größer, weil das eben eine wichtige Anpassungsleistung darstellte. Man musste anfangen zu verstehen, wie dieses System funktioniert oder was da anders ist und wie die ticken und wo da die Jobs sind und wie man die bekommt und wie man da funktioniert. Und andersrum war das eigentlich nicht so notwendig, weil das System lief einfach weiter. Also die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem lief weiter, das Sozialsystem lief irgendwie weiter, wussten ein paar mehr Leute integriert werden, aber es ist nicht von heute auf morgen einfach eine gesamte Gesellschaft zusammengebrochen. Und ich glaube, dieses daraus folgende mehrheitliche große Desinteresse am Osten, weil eben wir müssen uns überhaupt nicht für die interessieren, die laufen jetzt eben irgendwie mit. Ne? Und das nervt uns vielleicht noch mal eher noch als alles andere, weil es eine soziale Aufgabe ist. Und wenn wir die schon durchfüttern, dann sowieso zu unseren Konditionen, dann erzählen wir denen auch mal, wie das eigentlich war. So die gesamte deutsche Geschichte. Da rede ich auch von, wie eigentlich die Zeit nach 45 war im Osten. Da gibt es auch Westdeutsche, die das gerne mal erklären. Westplaining würde ich jetzt das mal nennen, so Westplaining. Schön, ja. Das führt natürlich zu einer unglaublichen Frustration und im schlimmsten Fall eben zu diesem Rückzug und Trotzverhalten. Und das ist schon ein Protest. Also das muss man schon auch eben einfach eine Protestwahl nennen. Was ja umso grotesker wird, wenn du dann jetzt eben nach der Wahl dann plötzlich so Schlagzeilen hast wie, was ist mit dem Osten los? Ne? Also, wo im Grunde auf eine bizarre Art und Weise dann doch das erreicht wurde, so, okay, wir haben jetzt so krass gewählt und jetzt gucken Sie mal bei uns hin. Aber das ist ja am Ende auch nur das Auge Saurons richtet sich mal kurz dahin und dann danach ist wieder Business as usual. Zumal es diese Publizistik ja auch gab. Also wer das wissen wollte und sich dafür interessiert hat, hätte das auch aufschreiben können oder auch lesen können. Das Interesse ist null da, weil der Osten keine Wahlen entscheidet, weil er wirtschaftlich nichts entscheidet, weil er einfach, ja, weil er keine Lobby hat in der Politik. Es gab unlängst eine Studie über Führungskräfte in Deutschland. Ein absoluter Bruchteil der Führungskräfte in Deutschland kommt aus Ostdeutschland. Und das macht was mit einem Land, wenn einfach die Geschichten keine Rolle spielen müssen, dieser Menschen. Also gerade auch in einem Land, wo nach wie vor und ja immer stärker auch klar ist, wie einflussreich eben Elite ist. Und dass eben gerade da Ostdeutsche so gut wie gar nicht vertreten sind. Also es spiegelt sich ja zum Beispiel auch darin wider, dass es im Osten weitaus weniger Leute zum Beispiel gibt, dieses ganze Thema, wer erbt eigentlich was, ne? Wer hat eigentlich dadurch auch eine finanzielle Absicherung in Zukunft und so weiter. Also dass das ja da so gut wie kein Thema ist, während es für den westdeutschen Bereich durchaus ein Thema ist. Ne? Also nicht, dass jetzt heißt, dass alle in Westdeutschland erben. Das wäre ja auch ein bisschen absurd. Aber dass das einfach da nochmal ganz andere finanzielle zum Beispiel Ressourcen eben auch gibt. Ja, die Freundin von der Mutter von mir hat das mal so schön ausgedrückt. Die meinte, also auch alles Ostmutter, Ostkind, ihr seid leider nicht in die westdeutschen Beziehungsgeflechte reingeboren worden. Damit hat sie recht. Das ist so. Das ist mal mehr und mal weniger schädlich. Also was ich so merke als Ossi, der sich irgendwie auch integriert fühlt in diese Gesellschaft, ist, dass es ein Ossi sein darf eigentlich nicht ein Thema sein in vielen beruflichen Zusammenhängen. Das ist glaube ich, eine Parallele, die es gibt zu einem nicht Mehrheits-, nicht Norm, nicht als Norm gesetzt sein. Sobald du das thematisierst, zwingst du nämlich die Norm damit, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie eine Norm ist, und darauf hat die gar keinen Bock. Weil das führt sie in irgendwelche, also ne, da führt sie genau in das Thema zu sagen, okay, es gibt eine Norm und warum gibt es diese Norm und ist es eigentlich cool, wollen wir diese Norm haben? Und nee, wir wollen ja eigentlich total offen sein und solidarisch und pluralistisch. Und dann kommt jemand und sagt, nee, ich bin aber nicht wie ihr und ich habe andere Erfahrungen als ihr und ich verneine die auch nicht und ich möchte mich denen auch nicht illoyal gegenüber verhalten. So, ich sehe zwar die Schwächen, aber ich erkenne auch einfach an, dass es zu mir dazugehört. Und das ist eigentlich sehr unangenehm oft für diese Menschen. Also ich habe das schmerzlich lernen müssen, Situationen, dass es eigentlich nicht okay ist, zu sagen, dass ich aus dem Osten komme. Total. Und vor allem, ich finde es halt krass, weil ich das eben selbst in feministischen Kontexten immer wieder erlebe, wenn es dann eben um feministische Geschichte geht, dieses immer westdeutsche Geschichte. So. bis hin zu eben, wenn dann über Thema, wie hat sich das Recht auf Abtreibung in Deutschland eigentlich geschichtlich entwickelt, dass es immer aus einer westdeutschen Perspektive erzählt wird, ohne zum Beispiel darauf einzugehen, dass die rechtliche Lage in der DDR eigentlich schon viel besser war und mit der Wende dadurch eine Verschlechterung eben auch eingetreten ist. So. Aber ich kann das unterstreichen, dass das auch bis hingeht zu solchen Bemerkungen mit so, wie du bist aus dem Osten, das merkt man ja gar nicht. Also was dann irgendwie auch wie so nett gemeint irgendwie ist, aber trotzdem so ein vergiftetes Kompliment ist natürlich. Absolut. Ja, definitiv. Also, das ist ja schon krass. Was ich mich halt frage, ich weiß, wir sind jetzt davon so ein bisschen weggekommen und vielleicht auch, weil es halt einfach nichts ist, was man besonders einfach beantworten kann. Also die Frage nach, was macht die Leute dann aber so rechtsextrem? Weil, ja, wie wir schon gesagt haben, andere marginalisierte Gruppen werden ja dann auch nicht gleich rechtsextrem, beziehungsweise auch nicht alle im Osten. Muss man auch noch dazu sagen. Dass ich mich manchmal frage, aber auch das können wir jetzt nicht so einfach beantworten, ob das im Prinzip so eine Art Saat ist, die halt, die du in West- und Ostdeutschland hast und die halt sehr, sehr weit zurückgeht. Also ich bin da jetzt nicht so eine Expertin, dass ich jetzt hier mal kurz so ein klein geschichtlich mal so aufrollen könnte, aber man hat ja doch immer sehr stark das Gefühl, und das war jetzt, das habe ich ja als Westdeutsche aus einer westdeutschen Perspektive irgendwann bekommen, dass halt zwar so eine ritualisierte Aufarbeitung des Dritten Reichs und der Verbrechen der Nazizeit gab, aber eben so eine strukturelle Tiefe geht es halt nicht. Oder es ist alles sozusagen nie so richtig weg gewesen und es wird nur nicht mehr darüber geredet, beziehungsweise es wird anders benannt oder es wird halt einfach geleugnet. Dass das vielleicht einfach nur in Ost und West anders zum Tragen kommt oder anders sich äußert. Ja, auf dem Papier ist es schon ein bisschen so anders, ne? Also die Aufarbeitung, ich habe gerade das nochmal mir parallel aufgerufen, weil ich wollte das jetzt nicht auch noch aus dem Gedächtnis erzählen, aber zum Beispiel die juristische Auseinandersetzung mit NS-Verbrechern fand in der sowjetischen Besatzungszone etwas früher statt als die Nürnberger Prozesse zum Beispiel. Und die DDR hatte natürlich auch durch die Mitgründung durch zum Teil unter den Nazis inhaftierte Menschen, ich meine, es betraf Willy Brandt als Vertriebenen oder auch Betroffenen von der NS-Verfolgung auch. Aber eben, die haben als Kommunisten natürlich nochmal ein ganz anderes Paket gehabt mit diesem Thema Feindschaft, Verfeindung zu Nazis und Leib und Leben bedroht und keine Ahnung. Also auf dem Papier war das schon in der Gründung, zumindest war das der Gründungsmythos. Wir sind das bessere nicht nationalsozialistisch Deutschland so. Und das ist auch in der Generation zum Beispiel meiner Großeltern ziemlich eingeschrieben gewesen. Mhm. Ich glaube, der Witz ist, dass die Verbindung nicht mehr gezogen wird. Also die Verbindung zwischen NS-Zeit und zwischen die AfD ist eine völkische Partei mit völkischen Idealen, die fehlt. Also das ist. Allein die ganze Sprache, die da halt wiederkommt und wieder benutzt wird, unhinterfragt in so vielen Fällen. Ich glaube, wenn du AfD wieder fragst, ob sie in der Mail fragst, was sie mit Auschwitz verbinden oder ob sie mal aus sozusagen geschichtlichen Bildungsgründen im KZ waren, dann würden die schon sagen, ja, also wenn die aus dem kommen, das war dann eben so, dann musst du da hinfahren und ich glaube, da ist auch niemand, der jetzt nicht völlig abgestumpft ist, unerschüttert rausgegangen. Aber die Verbindung wird gerade nicht gezogen. Bei den meisten, die die AfD gerade wählen, ist nicht klar, denen ist, glaube ich, nicht klar, dass das der direkte Weg zurück in diese Zeit ist, auf eine Art. Also ich will das nicht aber ich glaub, kleiner da ist machen. Wieder ja. dieses aber ich glaube, das ist gerade wieder das Kernproblem, wie in Deutschland Aufarbeitungsarbeit funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert. Ne? Also das ist immer sehr, sag ich mal, fokussiert ist auf diese ganz drastischen Bilder, die es natürlich auch absolut braucht, keine Frage, aber weniger eingebettet wird in, wie war denn vielleicht meine eigene Familie in dem Ganzen verwoben? Also da ist es ja wirklich komplett tabuisiert in so vielen Fällen und das wird eher sogar wieder weiter zugeschüttet, anstatt es noch stärker zu öffnen, ist mein Eindruck. Ja, und ich... Ja, da gab es immer... Ja? Nee, ich glaube, es ist auch einfach sehr stark davon beeinflusst, dass direkt nach 45 mit der sowjetischen Besatzung und dann der Gründung der DDR einfach eine zweite Diktatur errichtet wurde. Also so viel Zeit, um aufzuarbeiten, was da wirklich passiert war und auch so einer 68er-Bewegung vielleicht eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, gab es einfach nicht. Das muss man so sagen. Sondern es wurde ein autoritäres System vom anderen abgelöst. Und nochmal, also die Erwartungshaltung ist, glaube ich, einfach vermessen zu erwarten, dass 25 Jahre reichen, um Generationen von autoritären Denken auszulöschen aus Deutschland. So, das wird Generationen brauchen. Geschichtlich betrachtet ist das halt wirklich ein Witz, das ist ein Wimpernschlag und es wird so viel erwartet davon. Also das ist halt auch komplett naiv einfach. Ja, zumal, ich weiß nicht, meine Familie, die teilweise eben in dem Alter, ich meine, die waren alle keine 68er, die waren keine Rebellen, die kamen alle aus eher so christlich-konservativen Background und aber trotzdem halt schon so, dass man denkt, naja, die sind so faire, gerechte Leute oder irgendwie sehen sich selber als, naja, sind gebildet, ne, so ein bisschen so Bildungsbürgertum. Und was ich da teilweise an Rassismus höre von denen, das ist, ja, ich meine, die wählen dann, oder ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob nicht irgendjemand AfD gewählt hat. Und das ist, da muss man auch selber nicht weit gehen. Aber es ist halt aus so einem, aus so einem ganz anderen. Aber ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Und ich glaube, das ist sogar eine wichtige Verbindung, die du gerade ziehst. Im Osten hast du einfach viel weniger die Rückbindung an diese klassischen politischen Milieus und eben an die klassischen großen Volksparteien. Weil es gab sie nicht, beziehungsweise sie waren Blockparteien. Ja. Das war ja keine Wahl. Also natürlich gab es eine Art von FDP zu DDR-Zeiten oder eine Art von SPD zu DDR-Zeiten. Die SPD gab es noch nicht, aber dann hast du CDU gab es zum Beispiel und so. Aber das war keine Wahl, das waren Blockparteien. Und ich glaube, dieses darf auch nicht unterschätzen, wie sehr das Vertrauen in eine Partei als eine Organisation, wo ich mich sozusagen politisch betätigen kann und die nicht wie so eine Slotmaschine funktioniert. Ich glaube, für viele AfD-Wähler ist das wie so eine politische, wie so ein Geldautomat. Also ich stecke jetzt meine Stimme rein und unten kommt was raus. Aber so funktionieren Parteien ja eigentlich nicht. Also sollten sie eigentlich auch nicht funktionieren, sondern sie sind ja eigentlich Organisationsformen von Menschen, die zusammen ein Ziel erreichen wollen und die sich auch miteinander streiten und einigen müssen und bestimmte Ideale verfolgen und sich immer wieder auch neu vielleicht organisieren. Aber das ist nicht gelernt, dieses Verhalten. Und das erodiert, und das ist eben, glaube ich, nochmal das Schlimme, im Westen noch dazu. Also im Osten gab es es nie und im Westen erodiert es. Und jetzt ist das eine sehr explosive Mischung, die dann eben ohnehin vorhandenen rechtsradikalen oder fremdenfeindlichen Einstellungen einen fruchtbaren Boden bietet. Ja, ich meine, wenn es halt insgesamt nach rechts rückt, dann ist da halt noch mehr Luft dafür sozusagen. Wenn dann sozusagen solche Sachen noch fehlen, die, naja, wir wählen ja seit 40 Jahren so die EU so. Ja. Das stimmt. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Und was so das Thema, was du vorhin meintest mit Aufarbeitung im Sinne von, was hat denn eigentlich meine Familie gemacht und so weiter. Und ich glaube, das ist irgendwie früher war es halt immer so dieses, naja, wir waren ja nur und wir haben ja von nichts gewusst Genau, alle wussten nichts und alle waren im Widerstand. Ja, aber selbst nicht mal Widerstand, sondern halt einfach nur, naja, wir waren doch einfach nur und haben so unser Leben gelebt und wir konnten ja auch nichts tun. Und im Prinzip, was auch viele Leute sagen, die halt in der DDR gelebt haben. Und das wird jetzt davon so abgelöst, dass halt jüngere Menschen, glaube ich, wirklich sehr stark so dieses, das ist doch so lange her, das hat doch mit mir nichts mehr zu tun, warum müssen wir da immer noch drüber reden und so. Dann eben auch wieder nicht die Verbindung zu anderen Entwicklungen machen. Ja, wobei. Ja, und ich finde das echt hart. Also, ich habe eher das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr Deprimierend. bette ich mich ein in, was war da eigentlich schon? Also für mich wird dieser Blick zurück immer, immer, immer wichtiger. So. Ja. Na, ich glaube, um das auch nochmal zu wenden, den Blick nach vorne oder in die Gegenwart zumindest, ich glaube, die wichtigste Aufgabe für uns gerade ist es, diesen Identitären nicht das Feld zu überlassen mit ihrem Bild von Ostidentität und mit ihrer Bullshit-Attitüde, eben, ich muss alles vernichten, was vermeintlich schwächer, kleiner, nicht ich bin, was mich bedroht, weil es mir irgendwas wegnimmt. Dem müssen wir irgendwas entgegensetzen. Wir müssen ein Ihr Posit müsst die guten Ossis Ja, sein. das ist so. Und das ist echt, ich finde, Ah, the das ist pressure. eine schwierige Aufgabe, Ja. weil irgendwie bist du im Loyalitätsthema. Du willst den Leuten, die vor dir kamen, loyal gegenüber sein. Ich will auch, bin automatisch, ehrlich gesagt, solidarischer oder loyaler anderen Ossis gegenüber als Westdeutschen gegenüber. Also, tut mir leid, aber Okay, I nicht aus, see. nicht aus irgendwie einem bösen Willen heraus, sondern einfach, weil ich einpreise innerlich, dass sie vielleicht auch in diesem Konflikt stehen, den ich da versucht habe zu beschreiben. Wer bin ich denn eigentlich? Wo stehe ich gerade? Wie kann ich hier mein Leben gut leben in diesem neuen Land, ohne die Vergangenheit abzuhaken oder sie nicht anzuerkennen? Wie kann ich verantwortungsvoll damit umgehen? Ich glaube, das ist ein größerer Rucksack, den Menschen aus dem Osten aufhaben, wenn sie viel darüber nachdenken. So, ich glaube, man muss da auch nicht so viel drüber nachdenken, das ist auch okay. Ja, ich glaube, das ist auch unbewusst. Und unbewusste sind es dann halt auch solche Gefühle wie, oder unterschwellig, so wie, wie sehen die mich an? Sehen die mich als was, jemand Unnützes an oder jemand Dummes oder, ja, halt einfach, die Angst vor Herablassung und so, Ja, oder? und diese Angst funktioniert eben in beide Richtungen. Also du bist ja auch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das spielt auch eine Rolle. Wenn du als Ossi West weggegangen bist, bist du auch immer unter dem Verdacht, arrogant geworden zu sein, Ja. nicht mehr eine von ihnen zu sein, ihnen irgendwie alles erklären zu wollen. Und das, finde ich, ist eben auch Teil dieser Aufgabe, eine positive Identität dazu bilden. Nämlich das nicht eben, was ich sage, das nicht zu verneinen, nicht zu sagen, nö, ich habe damit nichts zu tun oder ich weiß alles besser, aber gleichzeitig auch nicht zu verneinen, dass man auch in diesem neuen Land auch angekommen ist und dafür auch bestimmte Dinge vielleicht anders machen muss, als sie vor 20 Jahren gemacht worden sind, dass es auch okay ist. Aber das ist, also ich weiß nicht, wie dir es geht, Anne, ich finde das immer als sehr, sehr schwierig empfunden, manchmal zurückzukommen in den Osten und dann so diese Gespräche zu erleben, na ja, du bist schon anders oder du weißt ja gar nicht mehr, wie es hier eigentlich ist und leb hier erst mal wieder und es ist ja alles so schlimm und ja, man will das irgendwie Ja. anerkennen, gleichzeitig will man sich aber auch nicht irgendwie klein machen und man ist auch dieses, ja, Gejammer, also da auch nochmal Buzzword, aber dieses Gejammer auch so leid und denkt sich, okay, get your shit together oder lass uns zusammen irgendwie nach Lösungen suchen, nach vorne gucken und nicht in diesem Schmerzensraum die ganze Zeit verharren. Naja, und vor allem muss ich halt auch sagen, ne, also sicher, ich wohne jetzt nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch oft genug da. Und natürlich ja davon abgesehen auch einfach genug Erinnerungen an all das und kann mich einfach noch sehr gut erinnern, wie das ist, wenn da so gut wie keine Infrastruktur ist, du aber irgendwie als junger Mensch Dinge machen möchtest und eigentlich kaum was möglich ist, du irgendwie mitkriegst, wie die sich sehr stark links positionieren, immer regelmäßig aufgeklatscht werden. Also, und das irgendwie niemanden interessiert. Nee, genau, es kriegen ja die Also. anderen kriegen ja die Aufmerksamkeit. Also die aufklatschen, da kommt dann halt, also es gibt ja noch diese legendären Merkel-Fotos, wo sie da im Jugendzentrum steht mit drei Glatzen. Das ist halt so, also das sitzt auch so tief, ne? Dieser Frust sitzt bei mir so tief, dass du immer nur, wenn du das Arschloch bist, kriegst du Aufmerksamkeit in diesem Land. So, dann gucken die Leute hin, wenn du Arschloch fällst, gucken Leute hin, wenn du einfach deinen Job machst und die Fresse hältst und versuchst irgendwie ein guter Mensch zu sein, dann ist das halt nicht relevant. Das wird einfach eingepreist. Aber wo du das gerade sagst, ne, also da insofern auch gerade mit dem Thema, was wir vorhin hatten, Eliten und so oder überhaupt Machtpositionen, insofern ist Merkel so eine mehrfach Ausnahmeerscheinung, ja. Ne? Als Frau in so einer Position und dann auch als Ostdeutsche. Mhm. Das ist nicht die Norm. Nee. Und wenn wir zurückgucken, wir wissen auch, sie ist da nicht gelandet, weil das jetzt so unglaublich viele Leute gut fanden, sondern das war am Ende auch so eine Glasscliff-Situation, genau. Ne? Wie wir sie jetzt mit Andrea Nahles haben in der SPD. Dass Merkel sich da anders positionieren konnte, ist ja erstmal, kann man ja respektieren. Aber es ist eigentlich nicht intendiert gewesen, würde ich mal sagen, dass sie da jetzt so lange bleibt in dieser Position. Nein, das wird also, ja auch einfach seit Jahren dann auch an ihrem Stuhl gesägt. Also so mit jedem Jahr, dass sie länger ist, wird natürlich, wenn gibt es noch mehr Spiegelgeschichten, dass sie ja eigentlich abgehakt ist und die armen Männer und die werden ja alle irgendwie entmannt und weiß der Geier, also der ganze Bullshit, der da so kursiert. Eben, es wird nicht eingepreist, dass sie nur da reingekommen ist oder nicht nur da reingekommen ist, aber aufgestiegen ist in dem Moment, wo die Partei in einer riesengroßen Krise war und wo ihr Scheitern eigentlich programmiert war. Eigentlich war sie dazu und da, um erwünscht. Zu scheitern. Ja, so. Ja. Würdet ihr sagen, aber ich würde sagen, es ist natürlich dann auch umso bequemer. Also Merkel ist dann auch immer dieses Feigenblatt, was man vorschieben kann, zu sagen, also Total. Wir haben es geschafft, also wir haben Gleichberechtigung geschafft, die Ossis sind irgendwie bei oben angekommen. Dann, es war noch schlimmer als Gauch, noch Bundespräsident war. Also das heißt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, so, ne? Die Ossis sind ja ganz oben. Sind dann, nee, sind sie nicht, ne? Das sind eine bestimmte Art von Ossi. eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort war, die hat es halt geschafft, aber viele einfach nicht. Ja, das und vor allem ein Ossi im Vergleich zu 50 Wessis, die da vorher waren. Also ich meine, was willst du denn da sagen? Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. So ist es. Luzi, du wolltest noch was fragen? Ich weiß nicht, ist Angela Merkel im Osten jemand, auf den Leute stolz sind? Nee, überhaupt nicht. Würde ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also das war ja auch das Erschütternde an dieser Wahl, diese Bilder zu sehen, wie auch organisiert, wie man inzwischen weiß, von der AfD, ein geifernder, pöbelnder Mob sich zusammengerottet hat, um auf übelste, menschenverachtende Art gegen Angela Merkel vorzugehen und gegen sie zu hetzen. Und ich finde, sie hat das recht sehr souverän gemacht. Auch da gab es dann danach immer wieder Stimmen, die sagten, sie war da irgendwie nicht autoritär genug und sie hätte sich wehren sollen. Ich denke, je mehr sie sich da wehrt, umso mehr Energie pumpt sie rein in der Wählerschaft, die sie verloren hat. So. Und ich denke auch, dass es für sie einfach eine sehr, also sie ist für mich eigentlich das Sinnbild dieses Konflikts, den ich versucht habe aufzuzeigen. Also sie muss sich in beide Richtungen abgrenzen. Ne? Sie muss diese Ostidentität irgendwie positiv besetzen in den Westen rein. Also sie war die nicht angepasste, sie war auf keinen Fall eine Funktionärin, weil die sind ja sowieso nicht wählbar. Und in den Osten rein sollte sie irgendwie immer noch der gute Ossi in Anführungszeichen sein, der am liebsten die Halberstädter Würstchen isst, so nach dem Motto. Und das immer allen erzählt. Und das ist einfach unmöglich. Diesen Spagat kann niemand schaffen, glaube ich. Oder nicht, ohne sich aufzuräumen. Und ich finde es konsequent, dass sie das eigentlich nicht versucht. So, sie versteckt das nicht, aber sie geht da einfach einen anderen Weg. Naja, es ist wie mit vielen Themen, ne, dass sie da so sehr dezent, sage ich mal, mit umgeht. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist ja auch sehr sachlich einfach Strategie. Eines Tages. Ja, ja. Sehr, sehr sachlich und sehr auf den Punkt und irgendwie auch immer wieder den Ball zurückspielt. Das finde ich ja auch irgendwie die richtige Strategie, Leute zu fragen, okay, ihr wollt von mir ein Bekenntnis dazu, aber was ist denn eigentlich mit euch? Also wie positioniert ihr euch denn? Also das Thema der christlichen Wahlen, als Pegida irgendwie behauptet hat, dass die geflüchteten Muslime sämtliche christlichen Werte untergraben, hat sie ja völlig zu Recht gefragt, naja, okay, wie viele von euch können eigentlich aus der Bibel zitieren, so nach dem Motto. Das ist ja auch nochmal interessant. Ich glaube, das macht sie auch nicht zu einer ganz schwierigen Figur für Ostdeutsche, dass sie diesen christlichen Hintergrund hat, selber, glaubwürdig, als Pastorentochter. Das ist für 90% der Ossis, in Anführungszeichen gelernten Ossis, mit einer nicht widerständiger Geschichte, ist das überhaupt keine Identitätsgrundlage, weil Kirche war man nicht, gab es nicht. Spielte keine Rolle. Würdet ihr denn sagen, man kennt eben die Bilder von den ostdeutschen Glatzen auf dem Land, irgendwie Skinheads, die regelmäßig irgendwelche Antifa verprügeln oder so. Ist es was, was in eurer Wahrnehmung, soweit ihr das beurteilen könnt, irgendwie wirklich nur in der Nachwendezeit entstanden ist oder gab es das schon vorher? Dazu kann ich wenig sagen, weil ich mit 6 Jahren die Wende erlebt habe. Also ich habe überhaupt bewusste... Stimmt, du bist ja sogar noch jünger. Ich habe gar keine bewusste Erinnerung an diese DDR. Ja, oder so. Ja. Aber aus Erzählungen oder sozusagen aus der eigenen Recherche weiß ich, dass es Neonazis gab, auch zur DDR-Zeit. Es wurde komplett tabuisiert. Es durfte es nicht geben. Ja. Es durfte keinen Ausländer geben. Das ist so ähnlich wie mit Verbrechen gegen, also ein völlig anderes Thema, aber mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder zum Beispiel, durfte es einfach nicht geben und gab es deswegen nicht. So, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es nicht aus dem Nichts kam. Es ist nicht so aus dem Nichts. Ja, es ist ja auch nicht realistisch in dem Sinne. Genau. Nee, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist aber eigentlich dieses Fast-Forward nach heute. Also wenn du dich heute umguckst, in diesen ostdeutschen Gemeinden, wo viel rechts gewählt wird, die haben ja diese Uniformierung abgelegt. Also du erkennst die nicht mehr. Und die sind in den Institutionen. Mhm. Also das sind dann halt Leute, die inzwischen keine Ahnung, eine Baufirma haben oder was eben auch nochmal gegen diese These spricht, das sind alles die arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger, also mitnichten. Also es ist eigentlich inzwischen der Mittelstand, der versucht sich, oder die Mittelschicht, die versucht sich nach unten abzusichern. Also was auch nochmal für mich die Verbindung ist zu dieser Entsolidarisierung, von der ich vorhin gesprochen habe. Bloß nicht über den Tellerrand gucken, bloß nicht die eigene Verantwortung suchen oder das auch ehrlich gesagt sehen, wie gut es ihnen geht. Das ist ja auch so, dass der Merkel komplett zum Gegenteil ausgelegt wurde. Und ich finde, sie hatte recht damit. Das ist halt, das müssen wir, also auf dem Papier ist es so, dass der Lebensstandard hoch ist in Deutschland. Es ist völlig klar, dass es viele, viele Menschen gibt, die nicht teilhaben an diesem Wohlstand. Und das ist scheiße, ja. Und es ist auch nicht so, dass das irgendwie, du musst nur wollen und du bist irgendwie dabei. Also diese komische neokapitalistische Glücksversprechens-Thematik, die ist auch scheiße. Aber viele der Leute, die gerade AfD wählen im Osten, sind nicht gesellschaftlich marginalisiert in dem Sinne, dass sie kein Geld haben, um an Dingen teilzunehmen oder keine Arbeit haben oder sowas. Sondern es ist einfach die konsequente Fortsetzung eines Abgrenzungsgedankens. So, ich bin nicht wie ihr und das zeige ich jetzt mal mit meiner Stimme. Naja, und diese zunehmende Radikalisierung, die sehen wir ja auch bei sowas wie die Mitte-Studie, ne? Also die jetzt ja auch regelmäßig herausgegeben wird und gerade auch mal diese gesellschaftliche Mitte analysiert und man da eigentlich diesen Rechtsruck auch sehr deutlich nachvollziehen kann. Ja, also es ist wie gesagt, das finde ich gefährlich. Also es ist dieses Mitte-Phänomen eben. Und das ist so schwer zu greifen, weil wenn du die Einstellungen feststellst, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann sitzt du bei den Leuten im Garten und grillst. So. Also ist jetzt ein bisschen vielleicht flapsig ausgedrückt, aber ich glaube, vielleicht versteht ihr, was ihr meint. Also dieses, ich kann vorher nicht die Wahl treffen, weil die Leute haben halt nicht irgendwie das Runentattoo oder die Glatze. Also ich kann nicht von außen sehen, was in denen vorgeht, sondern dass es nach 4, 5 Bier kommt irgendwie raus, was sie wählen und wofür sie stehen und wofür sie vielleicht schon immer gestanden haben. Und dann muss ich wieder diese Entscheidung vielleicht treffen. Vielleicht sogar schon früher und ohne Bier, aber das dann eben mit einer Sprache, wo sie ganz genau wissen, dass das, was sie sagen, gerade rassistisch, whatever. Ja, und sie verrechnen sie auch nicht mit Widerstand und dann ist es wiederum ein Dia, ständig wieder diese Abgrenzung vorzunehmen. Und das ist auch so ein Grund, warum, glaube ich, viele einfach auch gehen. Weil wir müde sind, uns abzugrenzen. Dann kommt aber halt eher dieses so, aber das ist halt nur, das ist ja nur meine Meinung. Also dass das dann und das darf ich auch nicht mehr sagen. So, das darf man ja hier nicht mehr sagen. Sagte die Person in einem Mikro vor einer laufenden Und es Kamera. Muss auch mal, was ist auch so ein beliebter Bullshit-Bingo-Satz von vermeintlich abgehängten Menschen im Osten, es muss mal wieder richtig knallen. Also das ist... Ja, und das ist das, was ich eben, wo ich so denke, ey... Ja, sucht euch einfach ein Hobby. Also irgendwie geht zum Kampfsport, geht Boxen, aber nee, es ist so dieses dumpfe, unartikulierte, komische, ich fühle mich nutzlos Thema, was da so rauskommt. Oder ich. Aber auch, ich fühle mich ungerecht behandelt, oder? Genau. Ich weiß nicht, das ist was genau. Mich immer so total. Oh. Ja, das macht mich ja auch so fuchsig, weil ich so denke, ja, wie gesagt, lasst uns bitte darüber reden, wie wir soziale Missstände hier lösen können, aber doch nicht auch um den Preis, dass hier eine Partei gepusht wird, die Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit bis zum geht nicht mehr, Antifeminismus nicht zuletzt, bis zum geht nicht mehr propagiert. Aber ich glaube, also wenn ich dran denke, ich finde es zum Beispiel extrem furchtbar, das gibt ja diese die mittlerweile leider immer überschaubarere werdende Gruppe, aber es gibt ja zum Beispiel eine Gruppe Frauen in Ostdeutschland, die wurden eben noch nach Ostrecht geschieden und die haben im Grunde faktisch heute keine Rentenansprüche. Ne? Also die krebsen wirklich an der Existenzgrenze rum und da wird nichts getan, obwohl das schon lange bekannt ist, das Problem. Und ich habe da neulich einen Artikel gelesen, gab es einen in der Taz, den verlinken wir auch gerne nochmal, wo im Grunde dann eine, die das mit organisiert, also weil die sich so ein bisschen mittlerweile zusammengetan haben, den sagt, naja, es sieht halt so aus, als würde man da auf eine biologische Lösung hoffen, dass sie einfach wirklich einfach alle aussterben. So. Das ist doch... Das ist so zynisch. Ja, und das ist halt so, wo ich so denke, das kann doch einfach nicht sein. Ja, aber das Abgefuckte ist, dass das trotzdem in die Narration passt, weil die Narration, es muss mal wieder knallen, das muss ein sehr starker Staat wieder etabliert werden und es müssen alle ausradiert werden, die nicht stark genug sind, irgendwie sich selber zu behaupten. Also ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr, sehr eng verknüpft ist. Das rassistische Denken, das antifeministische Denken, die antifreiheitlichen Bemühungen. Und immer mit diesem diffusen Anspruch, der Staat soll das für mich lösen. Und der Staat ist mir was schuldig, weil ich bin weiß, heterosexuell und teilweise männlich und habe alle Rechte. Was grotesk ist, ne? Also was ja total grotesk ist, wenn du wirklich, wenn du von tatsächlich abgehängten in Anführungszeichen sprichst, oder ne, wenn dann da weißt du ja, dass eine Politik der AfD die als erste unter den Bus schmeißen wird. Natürlich. Also natürlich. Vielleicht um nochmal irgendwie den Bogen zurück zum Anfang zu schlagen, so von wegen, dann sind alle so, die bösen Ossis wieder, die haben das alles hier versaut mit der AfD, was ja, wie wir nun wissen, nicht komplett unbegründet ist, aber ich finde einfach, dass man jetzt war gerade Buchmesse, und da sind ja dann auch irgendwie Dinge vorgefallen mit irgendwie Nazis und rechtspopulistischen Verlagen, denen irgendwie sehr viel zu viel Raum gegeben wurde und die tätlich wurden und die sich jetzt natürlich auch irgendwie sehr bestätigt fühlen. Und wenn man sich dann diese Leute anguckt, wie zum Beispiel Pirinci oder die alle irgendwie schon sehr, sehr lange da sind und schon sehr lange ihren Hass verbreiten, die sind halt auch keine Ossis oder jedenfalls nicht viele von denen. Im Gegenteil. Und ich meine, das ist vielleicht dann aus diversen Gründen, die wir jetzt ein bisschen angerissen haben, auf fruchtbaren Boden getroffen in Ostdeutschland, aber es ist ja wirklich mitnichten so, als würde da nicht auch viel aus dem Westen kommen. Und das wird dadurch halt, dass man so schön mit dem Finger auf den Osten zeigen kann, wird es dann halt irgendwie nicht besonders differenziert. Ja, also in Westdeutschland in westdeutschen Bundesländern haben 4 Millionen, rund 4 Millionen die AfD gewählt. Im Osten waren es halt 2 Millionen, was dann natürlich stärker wirkt, weil der Anteil so größer ist. Ja, aber im Westen hast du auch noch die CSU, ja? Richtig. Die du wählen kannst, die dann gleich mal nach der Wahl gesagt hat, oh, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen rechter werden. Ja. Das ist ja eine whole other, sozusagen, also absolut richtig und ist aber sozusagen die neue Apokalypse des politischen Sinnhaftigkeit, also dass das nicht zu einem es führt nicht zu einer positiven Bildung eines Gegenbilds von freiheitlichem Denken oder von irgendwie demokratischer Vision, sondern es ist das Gegenteil, ist der Fall. Man denkt immer, man muss jetzt irgendwie noch rechter werden, aber eben das ist auch halt das, was ich vorhin versucht anzusprechen, du musst halt nur laut genug schreien in diesem Land und rechts genug schreien, dann kommt die Aufmerksamkeit und andersrum funktioniert das irgendwie nicht. Ja. Das ist schon ziemlich abgefuckt. Naja, und ich finde es halt traurig, Also es gab ja dann echt einen Haufen Artikel nach der Wahl, die speziell nochmal so aus dieser Befindlichkeitsperspektive geschrieben wurden, somit ich als Ostmann schreibe jetzt ja auch mal, wo ich so denke, warum können wir diese Vielfalt an ostdeutschen Stimmen nicht auch sonst so selbstverständlich haben? Oder, ne, also warum muss das jetzt in dem Kontext so besonders hervorgehoben werden? Warum wird dann nur wieder hingeguckt? Also weil es sich einfach nicht rechnet. Also es ist jetzt zynisch, aber das ist der Kapitalismus, ja, ist schuld. Also der Osten ist, ne, wirklich wirtschaftlich bedeutet, also aus der, wenn ich jetzt aus meinem Jobbereich komme und wenn du ein Startup hast oder ein journalistisches Startup hast, also was ich weiß, sich mit Inhalten beschäftigt und über Reichweiten geht, dann wirst du im Dachraum immer an eine begrenzte Monetarisierung stoßen. Deswegen englischsprachige Startups da von Anfang an bessere Chancen haben, weil sie eben viel mehr Leute haben, die in diesem Sprachraum unterwegs sind. Und wenn man das, kann man dann übertragen auf politische Themen und auf Osten und Westen. Es ist einfach keine Lobby da, keine politische. Es interessiert die Leute nicht, weil da die Wahlen nicht entschieden werden. Das ist wie mit Politik für junge Leute, im Generationskonflikt. Junge Leute entscheiden keine Wahlen in diesem Land. Und so entscheiden auch Ossis keine Wahlen in diesem Land. Sie beeinflussen sie, aber sie entscheiden sie nicht. Und so lange wird es auch keine publizistische Beschäftigung geben mit diesem Thema. Es gibt Wochenzeitungen in Deutschland, da gibt es dann es gibt dann die Zeit im Osten, das kann ich auch offen sagen. Es gibt nicht, also ich fand immer das Signal dieser Zeit im Osten ist, okay, der Osten findet hier im Ghetto statt, sie wird auch nur ausgeliefert in diesem Ghetto. Und die Westdeutschen müssen sich damit eigentlich nicht befassen. Und das richtige Signal wäre aber zu sagen, natürlich, der Osten findet selbstverständlich statt. In jedem einzelnen Buch, in jedem einzelnen Ressort gibt es gleichberechtigt ostdeutsche und westdeutsche Autorinnen und Autoren. Oder zumindest ein Grundstück von Leuten, die man anrufen kann für bestimmte Themen. Und eben, die hässliche Wahrheit ist, es ist einfach nicht relevant. Es ist wirtschaftlich nicht relevant. Und solange unter anderem Journalismus so orientiert ist, wird es nicht stattfinden. Und die Netzwerke gibt es eben nicht und so weiter und so fort. Also das ist, ich sehe eigentlich, also ich wollte jetzt eigentlich eine positive Schlussrunde einläuten, aber ich merke gerade, es ist mir auch schwer, die Kurve zu kriegen. Es ist schwierig mit dem positiven Schlussrunden aktuell. Ja, was kann denn sozusagen also eine positive Aussicht sein? Was könnte eine Utopie sein, die wir erleben wollen würden in vielleicht 5 Jahren oder bei der nächsten Bundestagswahl, was diese Entwicklung angeht. Also was muss passieren, damit die Dinge weniger abgefuckt sind? Bundestagswahlergebnis. Gibt es eine kleine Sache, von der wir denken, dass sie positiv funktionieren kann oder vielleicht auch eine große Sache? Naja, also ich meine, klein ist das jetzt nicht, aber du hast es ja gerade angesprochen. Also ich glaube generell so eine Perspektivenvielfalt, und das betrifft ja jetzt nicht nur den Osthintergrund, ne? Das betrifft ja ganz viele Identitätsaspekte, die eigentlich in den entsprechenden Redaktionen sich niederschlagen sollten und damit auch in der Berichterstattung. Das, denke ich, wäre schon was nachhaltig auch helfen könnte. Ja. Also zu identifizieren, worüber reden wir eigentlich, wenn ja, mit wem. Ne? Also das aber auch in der Regelmäßigkeit und nicht in diesem, man hat dann mal so einen Peak, wo alle drüber reden und dann zieht die Karawane wieder weiter. Weil ich glaube, das hilft einfach nicht. Ja, das stimmt. Auf Twitter ist es immer einfacher, da beendet man dann einen Thread mit negativen Gedanken, beendet man mit einem Katzengif. Aber ja, trotzdem einfügen in den Artikel dazu. Ja, nee, ich habe dem, glaube ich, auch nichts hinzuzufügen. Na, ich glaube, was, für mich, was Anne sagt. Ja. Plus eins. Also ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass wir einander mehr zuhören. Mhm. Also es geht in die gleiche Richtung, was du gesagt hast. Ich wünsche mir, dass wir Menschen aus dem Osten zuhören und nicht nur dann, wenn sie rechtspopulistische Arschlöcher wählen, sondern schon vorher. Ich wünsche mir, dass wir sie auch fragen. Ja, aber tatsächlich auch den anderen. Also das ist auch so ein Ding. Also ich würde mir, also es gab ja nach der Wahl auch echt so diverse Artikel, mit, wir haben AfD-Wähler gefragt und das warum meinte, sie das ich meinte, ich meinte überhaupt so. Nicht die AfD-Wähler, also ich meinte genau okay. das, ich meinte diese Perspektivenvielfalt viel früher herstellen, aber auch so, wenn ich mich in meinem Alltag umgucke, also meine Freunde aus dem Westen fragen mich nicht, wie das ist, im Osten zu sein oder wie das war oder wie das für meine Eltern war, als die Mauer fiel und ob wir Angst hatten oder ob wir enteignet wurden oder ob wir enteignet haben zu und so den Eltern. Diese Gespräche finden nicht statt und das Interesse ist nicht da und ich wünsche mir eigentlich, dass es da ist. Ich wünsche mir, dass ich nicht das Gefühl haben muss, davon nichts erzählen zu dürfen, weil das irgendwie weird ist oder einfach nicht interessant ist oder so. Also und ich möchte auch gleichzeitig irgendwie nicht das Showpony sein, was dann als Ossi vom Dienst einmal rausgeholt wird. Also richtig, Exotenstatus so ist auch scheiße. Gibt so eine Anekdote, als ich meinem, jetzt muss ich sagen, Ehemann, darf ich sagen, Ehemann, wir haben geheiratet, der ist ein Wessi, also ich bin das beste Beispiel für Integration und so. Ne? Als ich seine Familie getroffen habe, gab es... Oder bist du einfach nur assimiliert, Jule? Assimiliert, genau. Wie die Boak haben sie mich assimiliert. Wo, also wirklich süß, ja, ist jetzt nicht böse oder so. Eine Tante von ihm irgendwie erfuhr, dass ich aus dem Osten komme und so völlig entgeistert in die Runde blieb und sagt, wie, du bist ein echter Ossi. Ein echter Ossi bist du. Also wir reden von Hessen, ja. Und es war so witzig, weil man merkte, ja, ich bin ihr erster Ossi. Dass diese Berührungspunkte sonst gar nicht so da sind. Ne? Ja, und das ist total toll. Also ich glaube, das ist schön und das ist auch immer der Anfang dessen, dass ich ein bisschen was ändern kann, wenn Familien dann tatsächlich auch einfach zusammenkommen. Ja. Aber eben ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass die sich füreinander interessieren, dass sie sich Sachen fragen und das auch zulassen können, was sie hören, auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was in so ein offizielles Narrativ passt. Also eben, nicht jeder war ein Widerstandskämpfer und nicht jede Geschichte ist die eines Widerstandskampfs und trotzdem sind diese Geschichten es wert, angehört zu werden. Ja, und vielleicht wirklich auch erstmal diese bisherigen bekannten Narrative beiseite zu schieben und sich auf dich als Person einzulassen. Ne? Genau. So schwer das auch ist, aber ich glaube, ein Versuch ist es wert. Ja, das denke ich schon. Also ich höre immer gerne eure Ossi-Perspektive. Ja, danke. Ich höre auch immer noch gerne deine Wessi-Perspektive. Ich finde ja, ehrlich gesagt, das ist aber vielleicht was, vielleicht habe ich, bin ich da biased im positiven Sinne, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass seit ich nach Berlin gezogen bin, habe ich naturgemäß irgendwie mehr Leute kennengelernt, die im, was heißt naturgemäß, das ist, war einfach so, mehr, die im Osten groß geworden sind und gerade bei vielen Frauen hatte ich immer das Gefühl, dass sie eigentlich viel mehr so eine pragmatische, zupackende Art hatten als ich jetzt zum Beispiel, also für lange Zeit zumindest. Also dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin eher so die irgendwie jammert und irgendwie alles fünfmal überdenkt und mit sich hadert und anstatt mal irgendwie zu machen und um jetzt hier auch noch mal was Positives zu sagen. Ja, und das dass ich dann sehr, das Gefühl ein sehr hatte, schönes dass, Kompliment. Das nehme ich auch sehr gerne. It's, it's true. Siehst du, da haben wir doch noch was Schönes hinbekommen jetzt. Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, genau. Wir sagen mal Danke an alle, die uns zugehört haben. Hoffentlich auch noch bis zu diesem Punkt. Ja. Und freuen uns natürlich wie immer über Feedback von euch auch. Macht dem Ossi oder der Ossi-Frau in eurem Leben ein Kompliment. Das ist die Hausaufgabe bis zum nächsten Plannercast. Sehr schön. Also wenn sie nicht AfD gewählt haben. Ja, das wäre vielleicht schon noch sehr... Wichtige, wichtige Einschränkung an dieser Stelle. Ja. Ja, genau. Sagt uns, wie ihr das fandet, was eure Gedanken zu dem Ganzen sind. Vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwo anders drüber geschrieben oder besprochen. Dann könnt ihr das auch gerne verlinken in den Kommentaren zu unserem Artikel. Wie gesagt, Links werden wir noch zahlreich nachschieben zum Hintergrund lesen für euch. Und ja, dann würde ich sagen, genau, eine Sache noch. Die ist natürlich immer wichtig, um unseren Podcast ein bisschen zu unterstützen. Natürlich wollt ihr das. Könnt ihr auch gerne mal eine positive Bewertung hinterlassen auf iTunes bzw. in dem Store, damit uns einfach noch mehr Menschen finden und sich hoffentlich an unseren Gedanken dann genauso erfreuen können. Ein paar Bewertungen haben wir da schon, die waren ganz, ganz zauberhaft. Insofern danke an die Leute, die das schon mal getan haben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Ja. See you on the Internet. Tschüss. Bye. Tschüss.